Ich hätte nie gedacht, dass ich den Song hier schreibe. Doch ich weiß nicht, wie ich dich sonst erreiche. Manchmal fühlt sich's an, als ob du in meinen Gedanken sprichst. Und ich würde so gerne antworten, doch ich kann es nicht. Noch einmal mit dir reden können, von Angesicht zu Angesicht. Denn es ist so viel passiert, seit du gegangen bist. Man sagt, dass es nach jedem Ende auch einen Anfang gibt. Und wir erfahren, dass Anna Maria wieder schwanger ist. Einen Tag nach deinem Tod, schon wieder im Krankenhaus. Ich erzähl Alia, da sind Zwillinge in Mamas Bauch. Jibrail, endlich hab ich meinen Jungen. Laila, sie hat deine Augen, deine Nase, deinen Mund. Ich hatte Papa längst verziehen und deswegen holte ich ihn, nachdem du weg warst, nach Berlin zu uns. Ich denke, Opa sein hat ihm gut getan. Gott ließ ihn glücklich werden, bevor er ihn zu sich nahm. Und ich dachte, dass ich endlich auch meinen Frieden hab. Doch plötzlich war ich wegen einem Song auf jedem Titelblatt. Weißt du noch, Shindy, beim Frühstück, wie ruhig er war? Er ist heute für die Jugend sowas wie ein Superstar. Und dicke Ali rappt jetzt auch. Ohne K sieht es mit dem Label wieder besser aus. Doch ich hatte Stress zu Hause, Anna Maria nahm die Kinder, zog mit ihnen weg. In dem Moment dachte ich, das war's für immer. Eine Woche später, 2015 Januar, erhielt ich eine Nachricht von ihr, dass sie wieder schwanger war. Und im August, da blickt mein zweiter Sohn das Licht der Welt. Isa, wenn ich ihm ins Gesicht schau, dann seh ich mich selbst. Ich hab gewusst, dass er ein Zeichen ist. Anna Maria kam zurück und alles war im Gleichgewicht. Und mittlerweile war auch Oma gegangen. Du weißt es bestimmt, ich schätze, ihr seid dort oben zusammen. Deine Schwester hilft uns, wo sie nur kann. Die Kinder lieben sie. Und egal, wie verrückt sie spielen, es wird ihr nie zu viel. Du bist nochmal Oma geworden. Denn an deinem ersten Todestag ist Sergeants erster Sohn Noah geboren. Und Ismail, er ist jetzt öfter zu Besuch bei den dreien. Er schenkte ihnen sogar ein Eigenheim. Apropos, unser Haus ist immer noch nicht fertig. Die Nachbarn wollen uns nicht und die Baubehörde nervt mich. Die Hunde mussten weg und ich hab sie im Tierheim abgesetzt. Dafür hab ich ein Aquaristik-Fachgeschäft. Soll ich von Uwe und Renate grüßen? Die denken auch, ich wär ihr Briefträger. Montri macht hier neuerdings auf Teenager. Alia geht bald in die erste Klasse. Und ich schreib immer noch Songs, in denen ich fremde Leute fertig mache. Du weißt selbst, mir hat das Essen nie woanders geschmeckt. Doch meine Frau macht sich als Hausfrau und Mama perfekt. Ich hoffe, du siehst, mir geht es gut, Mama. Keine Angst, deine Lieblingswollmütze liegt immer noch im Kleiderschrank. Alia will, dass wir den grünen Frosch am Kühlschrank lassen. Niemand darf ihn anfassen, er gehört Oma Liese.